Im Zusammenhang mit dem Besuch vom US-Präsidenten Obama in der japanischen Stadt Hiroshima hielten die Bürger- und Gesellschaftsorganisationen Südkoreas wie Menschen für Frieden und Wiedervereinigung am 26. Mai vor der US-Botschaft in Südkorea eine Pressekonferenz ab. Dabei erwähnten sie, dass die zahlreichen Koreaner in der Vergangenheit von den japanischen Imperialisten zum Wehrdienst und zur Zwangsarbeit nach Japan geschleppt und dort die Opfer der Atombomben der USA geworden seien. Sie betonten, der US-Präsident Obama solle sich bei den koreanischen Opfern dafür unbedingt entschuldigen.